Kapitel 57. Passiv 1. Übung 1. Beispiel. Informiert man ihn gut? Ja, er wird gut informiert. Ja, er wird gut informiert. Ja, er wird gut informiert. Und jetzt Sie. Informiert man ihn gut? Ja, er wird gut informiert. Untersucht man ihn? Ja, er wird untersucht. Behandelt man ihn gut? Ja, er wird gut behandelt. Operiert man ihn morgen? Ja, er wird morgen operiert. Besucht man ihn? Ja, er wird besucht. Holt man ihn ab? Ja, er wird abgeholt. Bringt man ihn nach Hause? Ja, er wird nach Hause gebracht.